7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und es ist Freitag. Die Woche ist rum, wir können endlich, also wir Berufstätigen, endlich das wundervolle Wetter genießen. Die einen sagen, hey, ist das heiß, es ist viel zu warm, und ich sage, leck mich, endlich ist es Sommer, endlich kann ich meinen Bikini rauskramen, mir die Beine rasieren und mich ins Freibad legen. Ja, so macht man das hier bei uns in der Hood. Aber in dieser Ausgabe soll es nicht um meine Geflogenheiten gehen, sondern es soll um die UFC gehen, um die zurückliegenden Tage. Und es ist natürlich wieder jede Menge passiert. In der Dienstag-Ausgabe habe ich ja schon angekündigt, dass ich heute mit Sicherheit mehr weiß, ob Jose Aldo am 11. Juli bei UFC 189 auf Conor McGregor treffen kann oder nicht. Und leider Gottes, ihr werdet es mitbekommen haben, wenn ihr nicht unter irgendeinem Stein lebt, Jose Aldo kann nicht antreten. Die Schmerzen sind zu groß, er kann nicht trainieren, der Weightcut würde nicht funktionieren, es gibt jede Menge Probleme mit seiner Rippe. Er hat Röntgenbilder veröffentlicht, auf diesen kann man ganz klar erkennen, dass seine Rippe gebrochen ist. Also von daher braucht man hier auch keine wilden Verschwörungstheorien mehr sich zusammenspinnen, sage ich jetzt mal. Jose Aldo ist definitiv verletzt, wird ausfallen, vermutlich bis Oktober, ja. Bis Oktober, und dann sollte er wieder fit für den Octagon sein. Für seine Ausfallzeit wird es einen Interimstitelträger geben. Den Träger muss ich hinten noch anführen, denn ja, es hat sich ja schon angedeutet, Chad Mendes, beziehungsweise es hat sich nicht angedeutet, sondern es war klar, Chad Mendes springt für Jose Aldo ein. Der neue Interimstitelkampf heißt also Conor McGregor gegen Chad Mendes. Es gab noch ein paar andere Optionen, habe ich jetzt mitbekommen, die natürlich jetzt nicht nochmal diskutiert worden, denn es wurde ja von der UFC schon letzte Woche bekannt gegeben, dass Chad Mendes im Falle einer Jose Aldo Verletzung einspringen wird. Aber es ist jetzt durchgesickert, dass die UFC noch den Plan hatte, unter Umständen mit Nate Diaz da irgendwie was zu drehen, dass Jose Aldo auf Nate Diaz, nee, Conor McGregor auf Nate Diaz treffen würde. Das hätte mit Sicherheit dafür gesorgt, dass es sehr unterhaltsame Vorberichterstattung gegeben hätte. Außerdem Uriah Faber wurde noch angesprochen, ob er bereit wäre, kurzfristig auf Conor McGregor zu treffen. Und natürlich Frankie Edgar war auch noch mit in der Verlosung. Und die UFC hat sich aber dann dafür entschlossen, einen Interimstitelkampf zu machen und ja, mit Chad Mendes gegen Conor McGregor zu gehen. Und es gibt viele Fans, auch viele Journalisten und auch viele Kämpfer, die nicht ganz einverstanden sind damit, dass es ein Interimstitelkampf sein wird, denn die Verletzungspause von Jose Aldo ist ja nicht allzu lang. Wir reden hier von 3 Monaten, also da kann man auch sagen, das hättest du auch so laufen lassen können und hättest halt einfach einen ganz normalen Kampf gebracht mit Conor McGregor, der dann auf zum Beispiel Chad Mendes trifft oder vielleicht dann sogar auf Nate Diaz. Hätte natürlich dann ohne Titel mehr Sinn gemacht, weil ich gehe davon aus, dass Nate Diaz nicht runtergegangen wäre ins Featherweight, sondern Conor McGregor eine Gewichtsklasse nach oben gegangen wäre, ins Lightweight. Übrigens, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, es gibt vermehrt Gerüchte, dass Conor McGregor in nicht allzu ferner Zukunft schon in die Lightweight-Division hochwechseln könnte. Also diese Gerüchte verstärken sich, er selber hält sich so ein bisschen bedeckt und sagt immer, diese Weight Cuts, die fucken mich schon ganz schön ab, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antue, aber ich sag mal so, die Gerüchte verstärken sich, dass Conor McGregor mit Hinblick auf 2016 die Gewichtsklasse wechseln könnte. Könnt ihr euch ja mal im Hinterkopf abspeichern. Zurück aber zu dieser Interimstitelkampfgeschichte. Dana White und Conor McGregor waren bei ESPN, haben bekannt gegeben, dass Jose Aldo nicht antreten kann. Und natürlich wurde Dana White gefragt, warum man jetzt hier einen Interimstitelkampf ansetzt. Und er meinte, Aldo hat 5 Titelkämpfe wegen Verletzung abgesagt. Deshalb macht der Interimstitelkampf aus Danas Sicht Sinn. Dann habe ich mir erstmal so gedacht, ja, natürlich hat er 5 Titelkämpfe abgesagt, der gute Jose Aldo. Er hat ja auch bislang nur Titelkämpfe in der UFC bestritten. Also welche Kämpfe sollte er sonst absagen? Er ist als WEC-Champion zur UFC gekommen, die Division wurde neu gegründet. Und er ist seitdem dort, oder ist seitdem UFC Featherweight Champion. Von daher kann er natürlich nur Titelkämpfe abgesagt haben. Das Ding ist, auf was Dana White natürlich so ein bisschen abgezielt hat, dass es häufig diese Probleme gibt, dass Jose Aldo Kämpfe absagt. Letztes Jahr gab es ja eine ähnliche Geschichte mit Chad Mendes. Da hat er auch wegen einer Trainingsverletzung den Kampf absagen müssen. Das Ganze wurde dann verschoben. Ihr wisst das. Und ich habe erstmal, es gibt nachher dazu noch mehr, aber ich habe erstmal geguckt, wie viele Kämpfe hat eigentlich Jose Aldo seit seiner UFC-Zeit bestritten. Und es sind 7 Kämpfe in 4 Jahren. Das macht 1,75 Kämpfe pro Jahr. Die Zahl müsst ihr euch nicht merken. Ich habe nachher noch eine schöne Auflistung, denn es ging noch weiter. Dana White, das muss man wirklich sagen, ist so ein bisschen angepisst. Also das konnte man in diesem ESPN-Interview nicht nur zwischen den Zeilen lesen, sondern also das hat er relativ offensiv rübergebracht. Er meinte nämlich auch, als er gefragt wurde, wie er diese Entscheidung von Jose Aldo findet, dass er jetzt hier diesen Kampf absagt, da meinte Dana White, es ist Aldos Entscheidung, ich finde das mit Sicherheit nicht toll, wir haben viel Geld investiert. Und da habe ich mir so gedacht, what? Schiebt er jetzt hier gerade Jose Aldo den schwarzen Peter zu oder was? Ich meine, der Typ ist verletzt, der hat sich eine Rippe gebrochen. Und man darf mal nicht vergessen, dass auch Jose Aldo vielleicht gerne ein bisschen Kohle gemacht hätte mit diesem Kampf. Er ist nicht mehr der Allerjüngste in Kampfjahren, sage ich jetzt mal. Er ist sehr, sehr lange dabei und wird nicht mehr allzu lange kämpfen. Und so einen fetten Payday hätte er, denke ich mal, auch ganz gerne mitgenommen. Und ich finde es ein bisschen lame, dass sich Dana White hier hinsetzt und sagt, ja, es ist halt Aldos Entscheidung. Ich meine, hallo, der hat sich eine Rippe gebrochen. Man muss aber wirklich mal auf dem Teppich bleiben. Conor McGregor, ich habe ja gesagt, der war auch mit bei diesem Interview von der Partie, hat sich natürlich auch zu Wort gemeldet. Und ihr kennt Conor McGregor, eine normale Antwort kriegst du von ihm nicht. Deswegen hat er gesagt, wenn ein Mann um sein Leben fürchtet, kannst du ihn nicht zwingen, in den Käfig zu steigen und gegen mich zu kämpfen. Und außerdem sagt Conor McGregor, es ist richtig, dass man ihm den Titel abgenommen hat. Und das ist natürlich falsch. Man hat Jose Aldo nicht den Titel abgenommen. Da scheint es irgendwie noch so ein kleines Kommunikationsproblem zu geben zwischen Conor McGregor und der UFC. Ja, also ich fand das ESPN-Interview mit Dana White, mir hat das nicht so gut gefallen. Also ich verstehe, Dana White ist auf der einen Seite natürlich ein klassischer Promoter, der immer die Maschinerie am Laufen halten will, aber gleichzeitig ist er auch der Präsident und sollte sich da, also der UFC, und sollte sich da, glaube ich, ein bisschen taktvoller verhalten in solchen Momenten, weil ich verstehe wirklich die Wut, die Dana White hat, wenn du da wirklich so viel Kohle reinpulverst in Promotion etc. pp. Und kurz bevor der Kampf steigen soll, platzt da die Bombe und alles geht den Bach runter, sage ich jetzt mal. Und Aldo hat halt eben so eine Historie, dass er sich häufiger verletzt. Dann kann einem da schon mal der Kamm schwellen. Aber ich finde das unfair dem Champion gegenüber, dem wahrscheinlich momentan besten Pound-for-Pound-Fighter, der zumindest aktiv ist. Schöne Grüße an John Jones. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen taktvoller damit umgehen. Das will ich eigentlich nur sagen. Jose Aldo hat sich auch gemeldet, hat ein Statement veröffentlicht und sagte, viele haben mir geraten, trotz der Verletzung zu kämpfen, natürlich wegen dem Geld. Er selber hat aber abgelehnt und meinte, ich kämpfe aus Liebe zum Sport und für mein Land und nicht für Geld. Dann habe ich mir so gedacht, Jose Aldo, du warst, ich glaube, der einzige UFC-Champion, der sich in den letzten Jahren darüber beschwert hat, dass man zu wenig Geld verdienen würde in der UFC. Und jetzt auf einmal kommst du mit der Aussage, dass du aus Liebe zum Sport und für dein Land kämpfst. Das kaufe ich ihm nicht so gerne oder nicht so ganz ab. Aber dass natürlich da viele gekommen sind und gesagt haben, hey, nee, zieh das durch, nimm die Kohle mit, scheiß auf den Gürtel oder du schaffst das schon irgendwie gegen Conor McGregor, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aldo hat sich auch dazu geäußert, was er von dem Interimstitelkampf hält. Er meinte, er verteidige seinen Titel im Schnitt 2,5 Mal pro Jahr. Dana sagte bei ESPN, das habe ich ja gerade eben erzählt, dass Aldo bereits 5 Titelkämpfe abgesagt habe. Jetzt hat Aldo also eine Rechnung aufgestellt. Es ist eine abenteuerliche Rechnung, ich erzähle es euch trotzdem. Aldo meinte, hätte er diese 5 Kämpfe absolviert, die er abgesagt hat, dann wäre er im Schnitt bei 3 Titelkämpfen im Jahr. Und so viel hätte sonst kein UFC-Champion. Also erstens mal war es ja nicht so, dass er einen Kampf abgesagt hat und der eigentlich vorgesehene Gegner dann nicht irgendwann später seinen Kampf gegen Jose Aldo bekommen hat, sondern die Kämpfe, die er abgesagt hat, wurden halt dann später nachgeholt. Sprich, er hätte nicht mehr Kämpfe absolvieren können wahrscheinlich. Ja, gehe ich mal davon aus. Das nächste ist, er hat gemeint, dass er dann im Schnitt auf 3 Titelkämpfe pro Jahr gekommen wäre, so viel wie sonst kein UFC-Champion. Ich habe noch ein paar Zahlen für euch. Bleibt ruhig. Ich habe noch wirklich hochinteressante Zahlen für euch, die genau das, sage ich mal, prüfen, ob das stimmt, dass sonst kein anderer UFC-Champion mehr als 3 Titelkämpfe pro Jahr absolviert. Dazu komme ich später. Jose Aldo hat sich auch zu Conor McGregor nochmal geäußert und meinte, ich kann mich nicht ernsthaft über einen Typen unterhalten, der versucht, einen TV-Charakter nachzuahmen. Er vergleicht Conor McGregor da so ein bisschen mit Travis Fimmel von Vikings. Außerdem meinte Jose Aldo, dass Conor McGregor zwar ein Artist sei, aber kein Mixed Martial Artist, sondern ein Comedy Artist. Jose Aldo scheint selber den ein oder anderen Clown zum Frühstück zu verspeisen, merkt man hier. Und dann hat er aber noch eine gute Line, muss man ganz ehrlich sagen. Denn Jose Aldo meinte, wenn McGregor Mendes besiegt hat, hat er nur einen Spielzeuggürtel gewonnen. Ich finde es ganz cool, dass diese, ich nenne es mal, Fehde zwischen den beiden aufrechterhalten wird. Das Schlimmste, was natürlich jetzt passieren könnte, ist, dass Chad Mendes diesen Kampf gewinnt. Weil, ganz ehrlich, egal wie dieser Kampf in 8 Tagen ausgeht, ich will Jose Aldo gegen Conor McGregor sehen. Und noch geiler wäre es natürlich, wenn das ein Champion versus Champion Kampf wird. Also, ich will diesen Kampf weiterhin sehen und wir müssen, also es ist schon ein Risiko. Wir müssen jetzt wirklich hoffen, jedenfalls wir Conor McGregor Fans und Jose Aldo Fans müssen darauf hoffen, dass Chad Mendes nicht zu gut für den guten Conor McGregor ist und dass er diesen Kampf gewinnt. Aber er selber ist ja wahnsinnig von sich überzeugt. So, jetzt nochmal zu der Geschichte mit, wenn ich 3 Kämpfe pro Jahr absolvieren würde, dann hätte ich genauso viele oder mehr Kämpfe absolviert wie sonst kein anderer UFC-Champion. Dana White hat darauf angespielt, dass Jose Aldo sehr, sehr wenig kämpft. Jose Aldo stellt das so ein bisschen in Frage. Und jetzt habe ich mal geguckt, welche oder wie oft andere UFC-Champions der letzten Jahre ihre Titel so im Schnitt verteidigt haben. Natürlich kann ich da nicht jemanden nehmen wie Anthony Pettis, der in 600 Tagen, ich glaube, seinen Titel 2-mal verteidigt hat. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen wundert euch nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Frankie Edgar mit dabei ist. Ja, aber da komme ich dann gleich nochmal drauf. Also, am wenigsten seinen Titel verteidigen tut, schöner Satzbau, am wenigsten den Titel verteidigt hat Cain Velasquez. Er hat 7 Kämpfe in 5 Jahre absolviert. Das macht 1,4 Kämpfe pro Jahr. Und da habe ich noch, weil ich großzügig bin, 2 Nicht-Titelkämpfe mit dazu gerechnet. Also eigentlich hätte er sogar sonst noch weniger im Schnitt, aber dadurch, dass er einmal den Titel verloren hat an JDS, macht das keinen Sinn, das jetzt dann nochmal einzeln durchzurechnen. Ihr wisst, was ich meine. Also derjenige, der am wenigsten gekämpft hat, ist Cain Velasquez. 7 Kämpfe in 5 Jahren. Dann kommt schon Jose Aldo, der 7 Kämpfe in 4 Jahre absolviert hat, also 1,75 Mal pro Jahr kämpft. Dann interessanterweise kommt ein ehemaliger Welterweight-Champion, George St. Pierre. 9 Kämpfe in 5 Jahren, das macht 1,8 Kämpfe pro Jahr. Vom Gefühl her hätte ich gesagt, dass der häufiger angetreten wäre. Dann machen wir einen großen Schritt. Anderson Silva, ehemaliger Middleweight-Champion, 17 Kämpfe in 8 Jahren, macht 2,12 Kämpfe pro Jahr. Dann sind wir bei John Jones, der kommt auf 2,25 Kämpfe im Jahr, der hat in 4 Jahren 9 Kämpfe absolviert. Hennen Burrow, auch eine Überraschung für mich. Ich habe die Interimstitel-Regentschaft mit eingerechnet, hat 5 Kämpfe in 2 Jahren absolviert. Das macht nach Adam Riese 2,5 Kämpfe pro Jahr. Es sind eine ganze Menge Kämpfer, die im Schnitt 2,5 Mal pro Jahr kämpfen. Ronda Rousey und Frankie Edgar machen das auch. Frankie Edgar natürlich damals, als er Lightweight-Champion war, bevor Benson Henderson ihm den Titel abgenommen hat. Also Rousey, Burrow und Edgar liegen so bei 2,5 Kämpfe pro Jahr. Und die meisten Titelverteidigungen absolvierte bislang Demetrius Johnson in 2 Jahren 6 Kämpfe absolviert. Das macht 3 Kämpfe pro Jahr. Also, wenn man sich diese Liste so durchgeht, versteht man, warum Dana White ein bisschen angepisst ist. Ja, Jose Aldo verteidigt seinen Titel mit am wenigsten, fast genauso wenig wie Cain Velasquez, muss man sagen. Und Cain Velasquez musste dann irgendwann auch mal damit leben, dass sein Titel oder dass es einen Interimstitel gab und vielleicht möchte die UFC damit auch so einen kleinen Denkanstoß geben an das Camp Nova und Yao, vielleicht das Training ein bisschen zu drosseln, ein bisschen sinnvoller auch zu trainieren. Ich meine, ich verstehe den Punkt nicht so richtig, warum man 2-3 Wochen vor so einem wichtigen Kampf, und das hat auch Dana White gesagt, warum man da so ein krasses Training macht mit Spinning Kicks gegen den Körper, ohne dass der Kämpfer geschützt ist und so. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und da muss man ein bisschen cleverer, glaube ich, werden. Und was auch interessant war, es gab jetzt ein paar Interviews mit Teamkameraden von Jose Aldo, die alle immer gesagt haben, ja, Jose Aldo ist so tough, der geht immer all in und pipapo. Und das ist halt einfach eigentlich totaler Bullshit. Also Training sollte nicht unbedingt so sein, dass du danach dich kaum noch bewegen kannst, beziehungsweise das muss nicht so geführt werden wie ein reeller Kampf aus meiner Sicht, sondern es reicht da, glaube ich, auch wenn du leicht oder leichter sparen würdest. Ist natürlich für mich leicht gesagt, ich selber hab's also jedenfalls nicht vor, aber ich bin jetzt kein Mixed Martial Artist, aber was man so hört von vielen Leuten, die das Training einfach ein bisschen cleverer gestaltet haben, das ist, dass sie zum einen mehr Power haben, wenn sie in den Kampf gehen, weil sie halt einfach nicht so abgefuckt sind von den Trainingseinheiten und gleichzeitig ist das Verletzungsrisiko einfach niedriger. Deswegen, ich verstehe, warum Dana White angepisst ist, aber es ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, das öffentlich so preiszugeben, weil damit diskreditierst du deinen Kämpfer und das sollte man nicht machen. Wir bleiben nochmal kurz bei UFC 189, denn es wurde auch bekannt, Sinead O'Connor wird Connors Entrance-Song The Foggy Do, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, singen, interpretieren. Das gleiche sollte auch für Jose Aldo gemacht werden. Rihanna wurde schon angefragt, dass sie Run This Town live singt in Las Vegas. Natürlich hat sich das jetzt erübrigt. Ich weiß nicht, was Chad Mendes für ein Entrance-Theme hat. Der heißt ja Chad Money Mendes und es gibt ja immer wieder den Vorschlag von Ariel Helwani, dass Chad Money Mendes das alte Entrance-Theme von wie heißt nochmal Vince McMahons Sohn? Habe ich vergessen. Auf jeden Fall von dem, wie heißt denn der nochmal? Das gibt's ja gar nicht. Habe ich wirklich völlig vergessen. Shane McMahon, so hieß er, genau. Aber das wird dazu nicht kommen. Können wir schon mal festhalten. Also, aber es wird eine Live-Performance geben, sieht man auch nicht so oft, beziehungsweise habe ich in der UFC noch nie gesehen von Sinead O'Connor, die Connors Entrance-Theme bei UFC 189 singen wird. Eigentlich muss man das dann auch für Chad Mendes machen. Wie kommt denn das sonst? Chad Mendes läuft da ganz normal mit Musik vom Band rein und dann wird Conor McGregor da von Sinead O'Connor reingebrüllt in die Arena. Ja, finde ich ein bisschen lame. Anthony Johnson will unbedingt wieder kämpfen nach seiner Niederlage gegen DC. Das Problem ist, er findet aktuell keinen sinnvollen Gegner. Gustafsson kämpft demnächst um den Titel. Evans möchte gern gegen Ryan Bader antreten. OSP trifft demnächst auf Glover Teixeira. Jimmy Manua fällt weiter wegen Verletzung aus. Tja, und dann ist halt wirklich niemand mehr da, der gegen Anthony Johnson kämpfen könnte. Und ja, das scheint so ein bisschen gerade das Problem zu sein für den guten Anthony Johnson. Also er will kämpfen, hat aber das Problem, dass er keinen findet. Ich werde da natürlich ein Auge drauf halten und euch darüber informieren, sobald Anthony Johnson auf der Suche nach einem geeigneten Gegner fündig geworden ist. Jacare hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet, denn der will auch kämpfen. Er hat seine Knie-OP gut überstanden und würde gern im September wieder aktiv werden. Wahrscheinlich wird dann nochmal versucht werden, den Kampf gegen Yoel Romero irgendwie anzutreiben. Das ist momentan das wahrscheinlichste Szenario, dass wir Jacare gegen Romero dann endlich sehen. Whiteman trifft weiterhin auf Luke Rockhold, auch wenn Chris Whiteman unter der Woche mal so ein bisschen flapsig gemeint hat, dass der Kampf gegen Luke Rockhold nicht mehr zu 100% stehe, da die UFC ja keine Genehmigung für MMA-Events in New York bekommen hat und man wollte wohl Whiteman gegen Rockhold als Main-Event für das erste UFC-Event in New York haben und ja, jetzt hat Whiteman über Twitter so ein bisschen das Gerücht in den Umlauf gebracht, dass Rockhold doch nicht mehr den Titelkampf bekommt, aber alles wurde geklärt seitens der UFC. Whiteman, Rockhold steht weiterhin, wird so ja anvisiert für Ende 2015, Jacare gegen Yoel Romero. Ich würde diesen Kampf auf dieselbe Card packen wie Whiteman gegen Rockhold. Erstens mal sollte sich jemand verletzen, also Rockhold oder Whiteman könnte man da dann noch ein bisschen an der Card switchen, ohne ja zu großen Star Impact zu verlieren. Und gleichzeitig hätte man die so Timeline-mäßig dann wieder dicht zusammen, sprich, wenn die beiden oder wenn die beiden Kämpfe dann absolviert wurden, kannst du dann die jeweiligen Gewinner aufeinandertreffen lassen. Deswegen würde ich das besser finden, aber wenn Jacare natürlich schon im September kämpfen will, glaube ich nicht, dass er sich noch bis Dezember dann hinhalten lassen wird. Was auch interessant war, das ist noch eine Nachricht von letzter Woche. Ich habe zunächst gedacht, ach, das brauchst du nicht mit reinnehmen, aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, umso wichtiger finde ich diese Nachricht, denn seit dieser Woche sind keine Infusionen nach Weightcuts mehr erlaubt. Insgesamt MMA betrifft das, nicht nur die UFC. Das Problem ist, also man muss mal vorweg schicken, viele Kämpfer, ihr kennt das bei den Weightcuts, trocknen wirklich so sehr aus, dass sie kaum noch richtig laufen können und da reicht's dann auch nicht mal einen Schluck aus der Wasserpulle zu nehmen. Dann ist es oft besser, man legt sich kurz hin und lässt sich sozusagen einen Tropf legen, ihr kennt die Dinger, diese Kochsalzlösungen, und das sorgt dafür, dass der Körper halt schneller wieder Flüssigkeit aufnimmt. Und das Ding ist bei diesen krassen Weight Cuts, das Gefährliche ist halt einfach, wenn du nicht komplett wieder mit Wasser aufgefüllt, wie sagt man denn, hydriert bist, oder ist es jetzt richtig? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also wenn du nicht genügend Wasser wieder zu dir genommen hast, dann bist du anfälliger für Knockouts und gleichzeitig für Gehirnverletzungen. Also die meisten gefährlichen Gehirnverletzungen und auch die meisten Tode, die zum Beispiel beim Boxen zustande kamen, waren daraufhin zurückzuführen, dass nach dem Weightcut nicht schnell genug wieder der Wasserhaushalt, so kann man es glaube ich sagen, aufgefüllt wurde. Sprich, wenn du nicht genügend Wasser wieder zu dir nimmst, dann bist du einfach anfälliger für schwere Verletzungen, solltest du dann starke Kopftreffer erleiden. Jetzt ist es so, es reicht nicht einfach danach, sich 12 Liter Wasser reinzukippen, sondern dein Körper braucht eine gewisse Zeit, bis er diesen Wasserhaushalt wieder reguliert und richtig auffüllt. Das heißt, das kann sein, du hast genügend getrunken, aber trotzdem ist insgesamt die Wasserbalance im Körper noch nicht so verteilt, wie sie eigentlich sein sollte, und du bist trotzdem anfällig für schwere Gehirnverletzungen. Und das sei wohl durch die Infusionen so ein bisschen besser gewesen. Also wenn du dich danach an den Tropf gelegt hast, konnte dein Körper das so ein bisschen besser regulieren. Es war wahrscheinlich dann auch ein angenehmeres Auffüllen des Wasserspiegels. Ich kann es euch nicht genau erklären. Auf jeden Fall ist die Infusionsgeschichte jetzt passé. Man darf das nicht mehr machen. Man kann das auch irgendwo oder irgendwie nach dem Kampf noch feststellen, weil wenn sie dann Urin abgeben müssen, kann man das irgendwie feststellen, ob jetzt der Kämpfer Infusionen bekommen hat oder nicht. Und dass man sagt, es gibt keine Infusionen mehr oder die sind verboten, ja, das finde ich extrem fahrlässig. Also das schreit wirklich nach irgendeinem Fiasko, nach einer Tragödie, dass da irgendwas mal passiert. Weil ja, die Infusionen gehören mehr oder weniger zu den Weightcuts, muss man sagen. Also es gibt viele Kämpfer, die sagen, wer sich keine Infusion nach einem Weightcut legen lässt, ist eigentlich dumm. Und viele machen das halt, weil sie so die Mentalität haben, nee, ich bin schon stark genug, ich mach das jetzt nicht. Das ist so, wie wenn du bei Kopfschmerzen keine Aspirin nimmst. Normal nimmst du halt eine Aspirin und dann geht's wieder. Und bei Weightcuts sagt normaler Mensch, ja, häng dich an den Tropfen, danach geht's wieder. Und es gibt viele, die jetzt sagen, ey, wenn es keine Infusionen mehr gibt, dann dürften auch keine Weightcuts mehr erlaubt sein, was natürlich nicht geht, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist ein sehr, sehr großes Problem, das wir mal beobachten müssen. Und ja, ich glaube, wir müssen die ganzen Divisions so ein bisschen im Auge behalten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen Switch in den nächsten Monaten geben wird. Und interessant wird es natürlich zu sehen sein, ob das jetzt schon Auswirkungen hat auf UFC 189. Denn jetzt am Anfang, diese Umgewöhnung, bis sich alle Kämpfer da an einen neuen Ablauf gewöhnt haben, das wird natürlich die interessante Phase sein, muss man sagen. Ja, weitere Nachricht ist, dass die UFC im Oktober wieder zurück nach Europa kommen wird, und zwar nach Dublin, ganz genau. Es wird mal wieder eine Arena zum Kochen gebracht, muss ich sagen. Am 24.10. wird die UFC in der 3 Arena Stopp machen. Das war früher diese O2-Geschichte, also es ist dieselbe Halle wie vor anderthalb Jahren, als Conor McGregor seinen großen Auftritt in Dublin hatte. Conor McGregor hat auch schon gesagt, es wird kein UFC-Event in meiner Heimatstadt ohne mich geben, obwohl er eigentlich nicht vorgesehen wurde für dieses Event. Stand jetzt weiß man natürlich gar nichts. rein zeitlich gesehen wäre es natürlich ideal, dann endlich den Conor McGregor gegen Jose Aldo Kampf zu machen. Man hört aber so ein bisschen aus dem Umfeld der UFC, dass sie das nicht machen wollen, dass sie mit Conor wirklich, wenn sie nach Dublin kommen mit Conor, einen großen Titelkampf in diesem Croke Park da stattfinden lassen wollen. Und die Halle sei ihnen zu klein, aber Conor pusht da richtig drauf hin. Er möchte da in dieser Halle kämpfen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass die UFC sich da von Conor noch umstimmen lässt und dass sie dann sagen, ja, okay, du kannst da antreten, wenn du fit bist. Und vielleicht, weil wie gesagt, zeitlich würde es passen, gibt es da dann endlich den Titelkampf Conor McGregor gegen Jose Aldo, 24.10. Bis dahin sollte Jose Aldo auch wieder fit sein. Für euch ist es wichtig, wenn ihr da hin wollt, markiert euch im Kalender den 4.9., denn da beginnt der Vorverkauf am 4.9. und man kann davon ausgehen, dass die Karten wieder in Windeseile ausverkauft sind. Also wer ein unvergessliches UFC-Erlebnis mitmachen will, sollte sich den 4.9. dick im Kalender notieren. So. Die letzte Nachricht für heute kommt aus dem Hause Machida, denn die Spekulationen können beendet werden. Machidas Manager Soares hat bestätigt, dass Lyoto nicht plane, seine Karriere zu beenden. Am Sonntag wurde er noch an der Nase operiert und wird jetzt eine kleine Pause einlegen, möchte aber danach wieder zurückkommen. Also er wird jetzt nicht in 2 Monaten wieder kämpfen, sondern es ist gut möglich, dass wir ihn dieses Jahr nicht mehr sehen und erst wieder 2016, aber ausschließen kann man natürlich auch nichts. Aber er wird definitiv nicht mit MMA aufhören. So, dann muss ich mich bei euch bedanken. Erstens mal, weil ihr meinen Aufruf gefolgt seid und bei iTunes, MMA Radio und Non-PG und 4ecken2elfer bewertet habt. Wer das noch nicht gemacht hat, ich kriege euch nochmal in den Arsch. Bitte guckt kurz bei iTunes vorbei. Gebt uns eine angemessene Anzahl an Sternen. Wir haben insgesamt 4 Feeds, einmal Non-PG. Nee, wir haben 5 Feeds. Einmal Non-PG, da kommen alle Folgen, die es von Non-PG, Chris, Pocho und mir gibt, oder die werden da veröffentlicht. Dann gibt's natürlich den MMA-Radio-Feed, den 4ecken2elfer-Feed, den WhatsApp-Feed, eine ganz neue Sendung ist das, und den reinen Wrestling-Feed von Non-PG. Und ich wäre euch wirklich sehr verbunden, wenn ihr alle 5 Feeds bewerten könntet. Nein, Quatsch, bewertet nur den MMA-Radio-Feed. Ihr müsst ja jetzt nicht ein Wochenende verbringen, mit irgendwelchen Feeds zu bewerten. Aber diese Bewertungen sind wichtig, dass wir in den Charts nach oben gehen und dass mehr Leute meine kleine Sendung und unsere kleine Sendungen kennenlernen. Deswegen würde ich euch weiter darum bitten, wenn ihr es noch nicht getan habt, bewertet uns. Und wenn euch natürlich die Sendungen hier gefallen, dann teilt sie auf Twitter, Facebook oder weiß der Kuckuck, was ihr für Dienste nutzt. Denn das würde mir natürlich helfen, mit MMA Radio ein bisschen bekannter zu werden. Und gleiches gilt für Non-PG etc. pp. Dann muss ich mich bei euch auch noch bedanken, weil so langsam aber sicher diese Geschichte mit Fragen schicken und Themenvorschläge und so, das läuft so langsam an. Das gefällt mir richtig gut, dass da auf Twitter immer mal wieder Fragen kommen, auch im Kommentarfeld bei non-pg.de. Kommt immer mal wieder Fragen. Das gefällt mir wirklich äußerst gut. Bitte lasst das nicht abreißen. Ihr könnt mir auch Fragen an mmaradio@nonpg.de schicken. Das Ganze wäre dann per Mail. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, @mmaradio.de und natürlich auch über Twitter Fragen schicken. Facebook einfach nach MMA Radio suchen. Gefällt mir klicken und auch da könnt ihr dann, wie gesagt, Fragen schicken oder Themenvorschläge. Und ich beantworte die in der Regel sofort und später dann auch nochmal in der Sendung für alle anderen, die es nicht mitbekommen haben. Und jetzt sind wir schon bei den Fragen. Lars hat mir geschrieben und er hat Folgendes geschrieben. Warum glaubst du, kommt die UFC in Deutschland nicht ins Rollen? Meinst du, es liegt daran, dass es kein TV-Deal gibt? Sind Deutsche wirklich noch so, dass sie nur etwas interessiert, das auch im TV kommt? Oder ist es einfach eine Randsportart, die es nie schafft, großes Interesse in Deutschland hervorzurufen? Ja, das ist eine gute Frage. Also prinzipiell würde ich wirklich damit gehen, Randsportart, extreme Randsportart, würde ich sogar sagen. Denn ihr wisst es, ich bin auch Wrestling-Fan, ich gucke viel WWE. Wenn man jetzt in den USA mal guckt, ja, da ist UFC im Verhältnis zu Deutschland relativ groß, aber im Verhältnis zur WWE ist es gar nichts. Ja, Monday Night Raw wird von knapp 4 Millionen Leuten jeden Montag geguckt. So eine Fight Night oder so Prelims zu irgendwelchen Pay-Per-Views werden von maximal 1 Million Leute geguckt in den USA. Also selbst in den USA ist die UFC ein verhältnismäßiger Nischensport. Hier in Deutschland gibt es die UFC nicht. Sie hat kaum Präsenz. Ab und zu gibt's mal einen Bildartikel oder so, aber sie wird nirgendwo im Fernsehen gezeigt. Und ich glaube, selbst wenn es einen TV-Deal gäbe, würde das nicht allzu viel ändern. Denn aus meiner Sicht leben wir in einer Zeit, wo das jetzt nicht so besonders schwierig ist, das zu konsumieren, was man gerne sehen will. Und ich glaube, dass Leute, die da Interesse daran hätten, die UFC zu verfolgen, das schon irgendwie jetzt mittlerweile geschafft hätten, gerade mit dem Fight Pass und so. Es ist nicht so, dass man davon nichts mehr mitbekommt. Es ist ja auch nicht so, dass, also zum Beispiel Netflix, ja, von Netflix hat jeder lange schon, bevor Netflix hier in Deutschland gestartet ist, was gehört. Jeder wusste, in den USA gibt's diesen geilen Dienst, der alle Serien hat, alle oder ganz viele Filme etc., pp., Dokus. Jeder wusste, was Netflix ist, ohne dass es Netflix hier überhaupt gab. Und ich glaube, wenn was Interesse weckt, wenn Leute irgendwas geil finden, dann brauchen die da keinen separaten TV-Deal in diesem Land dafür. Würde es der UFC schaden? Wahrscheinlich nicht. Natürlich wäre es einfacher, wenn du hier irgendwie eine TV-Präsenz hättest. Aber die Frage ist halt auch immer wieder, wie würde das umgesetzt werden? Wir haben jetzt immer wieder darüber diskutiert, wo könnte die UFC gezeigt werden in Deutschland? Wird sie vielleicht bei Sky gezeigt, bei Maxdome? Spielt so ein Sender wie Sport1 eine Rolle? Aus meiner Sicht würde das alles nicht sehr viel verändern. Denn die Leute, die regelmäßig die UFC verfolgen, werden in der Regel dann auch schon diesen Fight Pass sich abonniert haben, beziehungsweise andere Quellen nutzen, um die UFC sich anzuschauen. Es könnte natürlich sein, dass ein paar Handvoll Leute durch Zufall nachts beim Seppen bei Sport1 bei irgendeinem UFC-Event hängen bleiben. Aber selbst die, glaube ich, würden relativ schnell bei Interesse auf den Fight Pass umswitchen. Ja, also ich glaube, das hat mit Deutsche müssen mehr oder weniger darauf gestoßen werden, übers TV wenig zu tun, sondern es ist einfach so, dass MMA an sich ein relativ komplexer Sport ist, den man nicht in 2 Minuten erklären kann. Vor allem mit den ganzen Vorurteilen, die natürlich da immer noch im Raum herumschweben, dass viele Menschen immer noch denken, dass die Leute sich da totschlagen und es keine Regeln gibt etc. pp. Es ist eine extreme Nischensportart, die hier in Deutschland aus meiner Sicht in den nächsten 4-5 Jahren auch keinen Fuß fassen wird. Auch wenn es einen Deutschen geben würde, der jetzt für ein bisschen Wirbel in der UFC sorgen könnte, glaube ich das nicht so richtig. Also da müsste es schon so ein Conor McGregor-Charakter sein und solche Leute, die kommen wahrscheinlich alle 15 Jahre mal irgendwo vorbei. Und wir Deutschen sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass wir solche Charakter haben, muss man noch dazu sagen. Und man kann natürlich auch, guck mal, Boxen zu Rate ziehen, ja, auch Boxen ist in Deutschland nicht tot, aber es ist nicht mehr auf dem Stand, wie es mal in den 90ern war. Also es ist nicht nur diese TV-Sache, es ist einfach eine Randsportart, die wenig Leute anspricht, ähnlich wie vielleicht Pferderennen oder so. Ich meine, da wird es auch totale Nerds geben, die sich jedes Pferderennen reinziehen und es gibt vielleicht auch einen Pferderennpass oder sowas. Und aus der Sicht derjenigen ist es natürlich total absurd, dass das nicht regelmäßig im Fernsehen kommt. Für uns ist es auch völlig absurd, dass es nicht bei Sky, Maxdome oder Sport1 kommt, aber de facto gibt es keinen so riesigen Markt für diesen Sport in Deutschland. Da bin ich mir relativ sicher. Man sieht das auch in den Hallen. Also es ist nicht so, dass die Hallen eingerannt werden, wenn hier die UFC ein Event bestreitet. Man sieht es an der O2-Bar, die dann 3/4 voll ist. Ja, also ich würde diese Ausrede TV-Deal nicht gelten lassen. Ich glaube, dass MMA einfach eine Randsportart ist und damit können wir auch leben, glaube ich. Das Problem verstehe ich sowieso nicht so richtig, dass man das so jedem aufs Auge drücken will. Ja, mein Gott, dann gucken es halt nur wir paar Hansel, die sich jetzt hier auch den Podcast anhören. Wen juckt's? Wir finden es geil und die Leute, die es gucken wollen, die werden es schon irgendwie gucken können. Ja. Patrick hat geschrieben, wird es mal wieder eine Ausgabe mit Chris geben? Also für alle, die MMA Radio früher nicht mitbekommen haben, da gab es noch einen Partner an meiner Seite, den guten alten Chris. Der hat aber das Interesse an der UFC definitiv nicht ganz verloren, aber so ein bisschen. Also sprich, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, mit ihm einen UFC-Podcast aufzunehmen. Da könnte ich mich wahrscheinlich auch mit meiner Mutter drüber unterhalten, obwohl ich davon ausgehe, dass der Chris ein bisschen unterhaltsamer wäre. Aber Patrick, nein, es wird keine weiteren Ausgaben mit Chris hier in diesem Format geben. Dann wollte der Patrick noch wissen, ist Aldo gegen McGregor jetzt umso mehr der größte Fight der UFC-Geschichte? Das ist ein interessantes Thema. Also der Wegfall hat uns erstmal erschüttert, muss man sagen, aber natürlich dadurch, dass die beiden jetzt weiter gegeneinander wettern und sollte Aldo sollte McGregor gewinnen, ist dann diesen Champion versus Champion diese Champion versus Champion Konstellation gebe. Da wäre das natürlich denkbar, dass das der größte UFC-Fight der Geschichte werden könnte. Was die Pay-Per-View-Buy-Rate angeht, glaube ich nicht, dass Aldo gegen McGregor der größte UFC-Fight der Geschichte sein wird. Denn man muss mal sehen, UFC 100, 1,6 Millionen Buys, damals Lesnar gegen mir. Und wenn man andere ganz große Kämpfe oder ganz große Fightcards der letzten Jahre anschaut und wie hoch da die Pay-Per-View-Buy-Rate ist, muss man auch sagen, wahrscheinlich ist Aldo McGregor nicht der größte Fight in der UFC-Geschichte. Ich gehe davon aus, dass Aldo McGregor gerade so die Million geschafft hätte, jetzt nächste Woche. Und dann sind wir halt so in Reichweite von so Kämpfen wie Lesnar gegen Velasquez, UFC 121. Die waren bei 1,05 Millionen verkauften Pay-Per-Views. Oder GSP gegen Nick Diaz, UFC 158, 1,1 Millionen verkaufte Pay-Per-Views. Whiteman gegen Silva 2, auch 1,1 Millionen verkaufte Pay-Per-Views. Also viel höher, glaube ich, wäre Aldo McGregor nicht, eher weniger. Eher weniger. Deswegen Pay-Per-View-Buy-Rate-mäßig glaube ich nicht, dass Aldo McGregor der größte Kampf in der UFC-Geschichte wäre. Und dann, was das Kompetitive angeht, würde ich auch ein Fragezeichen dahinter machen. Denn wir hatten so Kämpfe wie Brock Lesnar gegen Frank Mir, UFC 181. Da gefühlt alles gebebt. Also selbst hier bei mir im Heimatort sind Leute, glaube ich, mit Brock Lesnar-Fahnen durch die Gegend gerannt. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. GSP gegen Nick Diaz. Wie lange haben wir auf diesen Kampf hingefiebert? Den würde ich auch noch über Aldo McGregor stellen. Chuck Liddell gegen Wanderlei Silva. Brock Lesnar gegen Randy Couture. BJ Penn gegen GSP. Es gibt schon Kämpfe, die aus meiner Sicht in der Geschichte der UFC größere, wichtigere Kämpfe waren. Wenn du es jetzt von der Neuzeit her siehst, ja, aktuell die letzten 2-3 Jahre ist Aldo McGregor das größte Ding, was es gibt, aber wenn du es insgesamt betrachtest, aus meiner Sicht viel Hype, aber nicht lange nicht so wie zum Beispiel bei den Lesnar-Kämpfen, sei es gegen mir oder gegen Carvin oder auch gegen Velasquez. Lesners Kämpfe, das war nochmal eine ganz andere Kategorie. Peter will wissen, wird der Interimstitelkampf bei UFC 189 trotzdem der Main Event sein? Ja, Peter, das wird weiterhin der Main Event sein. Rory McDonald gegen Robbie Lawler bleibt der Co-Main Event. Ein bisschen merkwürdig, aber das ist die Entscheidung der UFC. Damit müssen wir leben. Sebastian schreibt, sehe Chad Mendes als gefährlicher für Conor an. Hoffe, Mendes schaltet ihn nicht mit seinem Wrestling aus. Diese Geschichte, das ist merkwürdig. Also, bevor das mit der Verletzung rauskam, wenn man da die Wettquoten angeguckt hat, war Jose Aldo plötzlich der Underdog im Kampf gegen Conor McGregor. Und jetzt, nachdem feststeht, dass Chad Mendes auf Conor McGregor trifft, ist plötzlich Conor McGregor der Underdog. Das macht für mich alles überhaupt keinen Sinn. Du hast hier Jose fucking Aldo, der alle aufstrebenden Featherweight-Kämpfer in der UFC weggeballert hat. Der hat de facto keine Gegner mehr. Der ist de facto seit Jahren unbesiegt. Es gibt keinen, der in der Gewichtsklasse von Jose Aldo ihm das Wasser reichen kann. Und wir haben da absolut fucking Superstars wie Chad Mendes. Wir haben Uriah Faber, der es versucht hat gegen Jose Aldo. Du hast wirklich extrem gute Competition gehabt für Jose Aldo. Und es gibt de facto niemanden mehr, den Jose Aldo noch abfucken kann. Auf Deutsch gesagt oder auf Englisch gesagt. Deswegen kann ich nicht verstehen, wie jemand auf die Idee kommt, dass Conor McGregor der Favorit ist gegen Jose Aldo, weil alles das, was ich bis jetzt gesehen habe, spricht für Jose Aldo. Der Typ ist ein Brazilian Jiu-Jitsu World Champ. Der Typ war Profifußballer. Der Typ ist Weltmeister im Featherweight in der UFC. Er ist überall, alles, was der angepackt hat, wurde zu Gold. Er war immer der Beste bei allem, was er getan hat. Und was hat bis jetzt Conor McGregor erreicht? Der hat bis jetzt eine gute Promo abgeliefert, aber sonst nichts, gar nichts. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum Leute davon ausgehen, dass Conor McGregor der Favorit ist gegen Jose Aldo. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich als Fight-Fan mir das angucke, was hat Jose Aldo bis jetzt gezeigt im Octagon? Was hat Conor McGregor gezeigt? Da kann mir keiner logisch erklären, warum Conor McGregor der Favorit sein soll gegen Jose Aldo. So, Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass viele sagen, ja, Chad Mendes mit dem Wrestling, da weiß man ja nicht, ob da Conor McGregor anfällig ist und so. Das ist alles Bullshit. Weil wir es nicht wissen, können wir es auch nicht einschätzen. Also brauchen wir nicht darüber zu reden. Es gab die Situation, dass Conor McGregor gegen einen Wrestler gekämpft hat und wir alle gesagt haben, oh, also wenn er gegen einen Wrestler antritt, dann hat er überhaupt keine Chance. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass er vom Striking her mit jedem offensichtlich mithalten kann, ja, aber Wrestling, Takedown, Defense etc. wurde er noch nie auf diesem Level getestet, wie er jetzt gegen Chad Mendes getestet werden wird. Andererseits, wie wird sich Chad Mendes gegen Conor McGregor schlagen? Auch das können wir nicht einschätzen, weil wie oft ist es vorgekommen, dass Chad Mendes anderthalb Wochen Zeit hatte, sich auf einen Titelkampf vorzubereiten? Das sind alles so Kleinigkeiten, die da eine Rolle mitspielen, die man so eigentlich gar nicht richtig bewerten kann und deswegen, ja, also diese Wettquoten machen häufig aus meiner Sicht keinen Sinn. Trotzdem sage ich, dass aus meiner Sicht Jose Aldo prinzipiell immer der Favorit ist. Egal, auf wen der trifft, ob es gegen Conor McGregor ist, gegen Chad Mendes oder gegen Frankie Edgar. Für mich ist Jose Aldo zu Recht der Champion und steht an Nummer 1. Und Kampf gegen Chad Mendes oder Conor McGregor gegen Chad Mendes, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen tagesformabhängig und mit Sicherheit wird die Trainingszeit eine Rolle spielen, wie lange sich beide auf den Kampf vorbereiten konnten. Deswegen, ich mache mir da wenig Sorgen, ob jetzt Chad Mendes Conor McGregor durchs Wrestling ausschalten kann oder nicht, weil die Frage könntest du auch andersrum stellen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Chad Mendes bist, hoffentlich kommt Chad Mendes mit Conor McGregors Kicks klar. Könnte man genauso umdrehen, diese Frage. Und dann könnte ich auch wieder sagen, ja, woher soll man das denn wissen? Chad Mendes hat bewiesen, dass er tough ist. Er hat gegen Jose Aldo einiges eingesteckt und auch ausgeteilt. Also, ich mache mir da keine Sorgen. Ich gehe davon aus, dass es ein guter Kampf wird. Ich gehe davon aus, dass Chad Mendes in den ersten zwei Runden versuchen wird, Gas zu geben. Conor McGregor wird Gas geben und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Kampf nicht länger geht als drei Runden. Könnte aber auch genau andersrum sein. Das ist halt das Schöne an diesem Sport. Mike hat dann noch was geschrieben. Er schrieb mir, hallo Ricky, hast du inzwischen neue Infos zum UFC Pay-Per-View Blackout auf UFC.tv in Deutschland? Die Herrschaften halten sich immer noch bedeckt. Ich drehe bald durch. Danke im Voraus, bitte weiter so. Mike, ich kann vermelden, es ist möglich, ab jetzt via Fight Pass UFC 189 in Deutschland zu bestellen. Max Daum scheint aus dem Rennen zu sein, aber wenn ihr jetzt euren Fight Pass nutzt und UFC 189 anklickt, könnt ihr das Event bestellen. 17,99 HD, 15,99 SD. Macht das, das Event wird großartig werden. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe es heute gleich gemacht. Zuerst habe ich nämlich dem Mike zurückgeschrieben, habe gesagt, nee, die Penner, die melden sich auch nicht. Ich habe ja E-Mails verschickt, noch und nöcher, aber niemand meldet sich. Und dann habe ich es einfach nochmal heute Morgen ausprobiert und zack, da ging's. Also Entwarnung, in Deutschland kann man jetzt auch UFC 189 bestellen. Das war's für heute. Heute ging's ein bisschen länger. Es waren verhältnismäßig viele Fragen, muss man sagen. Ich hoffe, ich habe alle adäquat beantworten können. Ich hoffe, ihr habt ein paar News mitbekommen, die ihr jetzt übers Wochenende verarbeiten könnt. Am Dienstag hören wir uns wieder. Jetzt muss ich erstmal duschen gehen nach der Ausgabe. Tschüss, bis dann.